Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. I'm giving you a night call to tell you. Gut, nice. Hallo. Hallo. Hey, vor zwei Jahren haben wir voll angefangen, genau im Januar. Ah, ja. Hey, sind unzählige Podcasts durchgegangen. Ja, Parnassus haben wir angefangen. Und Best of 2009, ich weiß noch. Ich finde es so. Tja, aber es hat einen Nolan-Film. Ja, wie auch das Jahr wieder. Es hat einen Nolan-Film. Aber vielleicht können wir ja das Jahr trotzdem sagen, was die besten Filme sind um 2011. Das ist nämlich auf dem Programm. Plus ein Review zu Drive. Ja, das ist ein das ist ein Arthouse Rennfahrfilm. Nein, ein Arthouse Sequel von Driven. Nein. Renny Harlin. Ja, einer schon ein bisschen Zeit gehabt. Große vom Autorenkino. Nein, Drive gehört wirklich eher zum Autorenkino. Tim Burton. Der kann Drive. Nein, aber in gewissen Filmen ist ziemlich viel Drive drin. Jetzt lügst du. Und jetzt jetzt vergleicht er sich an einen neuen Disney-Klassiker. Also Pinocchio und sein Wunschkandidat für den Geppetto. Mhm, ist, das ist da der alte Schnitzel. Ist der Robert Downey Jr. Obwohl, das sehe ich jetzt irgendwie noch so. Ich sehe einfach den Sherlock Holmes. Ich meine, vielleicht können wir noch einen. Ich sehe mit angeklebtem Bart. Genau, magst du dich noch erinnern beim ersten Sherlock Holmes, wo der Robert Downey Jr., der Rachel McAdams hinterher ist, sich dann schon irgendwie so als kranken Typ verkleidet hat? Ja. Etwas so mit einer knolligen Nase und so, stelle ich mir sein Geppetto vor. Geppetto. Pulle Geppetto. Nein, und ich höre schon, da gibt es wahrscheinlich einen italienischen Akzent. Und oh, schön. Das ist furchtbar, oder? Und Johnny Depp als Pinocchio selber natürlich, ist ja eine Voraussetzung, oder? Völlig klar. Und der Mal wird gespielt von der Helena Bonham Carter. Genau. Die macht dafür eine Radikaldiät durch mit Tonnenweiss Big Mac. Ich freue mich drauf. Nein, das ist nicht. Wenn wir jetzt so lachen, wo ich gar nicht gelacht habe, ist Horrible Bosses gesehen das Jahr. Nein. So Komödie. Herrlich sie. Seich. Herrlich sie. Der zweitlustigste Film neben Bridesmaids. Das Sequel ist angesagt. Ja, wieso? Also wahrscheinlich haben sie dann einen neuen Job und wieder schlimme oder Boss oder. Nein, am Schluss haben sie es ja alle gut, oder? Jo. Da muss ja fast irgendwie der Spacey wieder freikommen. Aber ich glaube kaum, dass der Spacey mit all seiner Erfahrung da jetzt nochmal sagt, yay, ich mache doch jetzt auch bei Horrible Bosses 2 mit! Genau, weil das eins schon so ein toller Film war. Das heißt, es war ein toller Film, aber ja. Du musst ja gar nicht so ironisch reden, der war super lässig. Nein, das finde ich jetzt irgendwie auch nicht Horrible Bosses 2. Ich hätte eher gedacht, wenn Horrible Bosses 2, dann so eine billige Direct-to-DVD-Sache, aber nicht da mit dem Trio Jason Sudeikis, Jason Bateman und Charlie Day. Ich bin sehr skeptisch. Der ist das der mit der mühsamen Stimme. Ja, der ist der Herrlich. Das super. Ist ja der Horror. Ich könnte übrigens nicht darüber streiten, das mal über Horrible Bosses. Das ist richtig nicht gemein. Ich kann nicht auf meiner Top-Liste. Ist knapp rausgefallen. Nicht auf deiner Top-Liste? Nein, leider nicht. Das hat kein Kommentar. Da geht er auch bei weitem nicht hin. Hast du sonst so ein bisschen DVDs noch geschaut? So, jetzt über die Festtage hat mir ein bisschen Zeit. Ja, also eigentlich nicht. Man muss ja die Familienschläuche überleben und so. Und den Rest von der Zeit verbraucht man mit Verdauen von diesen verschiedenen Essen. Trotzdem habe ich eine kleine Ryan Gosling Retrospektive gemacht. Ich glaube, das habe ich einmal sagen können. Ja, und zwar zuerst geht Lars and the Real Girl. Das ist die Geschichte vom Aussenseiter Lars, der sich in eine Gummisauce verliebt. Mehr sage ich nicht. Vom Inhalt natürlich. Ja, und das sagst du nicht, oder? Ich sage, wie ich ihn gefunden habe natürlich. Das ist herzig. Das ist so eine Indie. Es ist wirklich Indie, ja. Von A bis Z und so. Nicht irgendwie schlüpfrig oder so. Er hat dann nie Sex mit dieser Puppe, sondern die Puppe soll ihm dann einfach irgendwie helfen, dann schlussendlich wieder mit sich klarkommen und so. Zuerst tut er sich eigentlich völlig. Mit dieser Frau tut er sich eigentlich wie einschliessen, kümmert sich nur noch um sie und dann das Umfeld. Versucht ihn dann so ein bisschen rauszulocken, indem sie versuchen, die Puppe ihre Gesellschaft zu integrieren und so. Es ist zwar ein bisschen naiv, damit da alle Dorfbewohner bei dem mitmachen, da die Puppe jetzt plötzlich toll finden und so, aber es ist herzig und so und der Gosling ist wie immer so. Und auf der Tom Selleck-Skala, so sein Schnauze, wie ist der so? Das gibt es 5 erst zu wenig Flaschen. Für den anderen Film ist für einen Oscar nominiert. Genau, ja. Das war der Halfdan Nelson. Das ist irgendein so ein Pädagoge. Das ist so ein Lehrer, der nicht ganz dem Bild entspricht, das wir hier haben. Und zwar ist das ein cracksüchtiger Lehrer, der Geschichte und Sport unterrichtet und dann eines Tages findet ein Schüler ihn auf dem Mädchen-WC völlig zudröhnt und dann gibt es da eine Freundschaft zwischen dem Mädchen und dem Lehrer. Wie auch beim Lars and the Real Girl, es entsteht nicht irgendwie eine Sexbeziehung oder so. Der Film ist eher langsam, also es passiert nicht viel, sondern es geht alles schön gemütlich zu und her. Wäre die Figur nicht optimal für Cameron Diaz? Mal, ja. Das ist die Indie-Variante von Bad Teacher. Das ist die Indie-Variante von Bad Teacher, genau, ja. Und ja, es ist herzig und so, aber manchmal verliert er den Fokus. Er unterrichtet auch so Geschichte, oder? Vor allem Rassentraining tut der Schüler zeigen, wie das an und dazu mal war. Und da hörst du immer so Vorträge von einem der Schüler zu den verschiedenen Eckpunkten dieser Geschichte und so. Und man fragt sich, was das eigentlich soll. Man kommt ja eigentlich schon daraus, wenn er versucht, den Schüler beizubringen, dass Change gut ist, obwohl er selber sich nicht ändern kann mit seiner Sucht und so. Das checkt man ja schon, aber dass er dann die Schüler da die Beispiele mitbringen, ist dann ein bisschen völlig. Aber sonst ist es okay, lang knapp für einen 4-Sterner, weil er halt wirklich recht lang ist und viele Sachen auslässt. Aber die Schauspieler super, Gosling, das können wir uns sicher verdient gewinnen. Hätte er nicht sollen und hätte er auch nicht. Sondern wer hat gewonnen? Hä? Ich weiss es nicht. Ist das der Capote gewesen? Keine Ahnung. Das kann auch sein, dass das Philipp Simon Hartmann ist. Nicht Toby Jones. Echt, das sind. Ja, sag dir Namen, Tackleberry, Mahoney, Callahan. Ja, Knalltüte aus der Police Academy. Ja, sag dir die etwas. Ja. Ich habe Police Academy 1 bis 7 geschaut. Du bist masochistisch veranlagt. Ich kann ja nicht einfach hier einen Film schauen und dann einfach aufhören. Nein, ich habe all diese 7 Filme geschaut und ich muss sagen, man kommt über, was man erwartet. Man kommt. Nein, also es ist so, ich habe die früher noch. Das war einfach glatt gewesen, oder? Ich meine, da hat man das Shampoo mit dem Leim ausgewechselt und die Filme, das sind einfach reale Cartoons. Das ist einfach Slapstick pur. Slapstick und zum Teil funktioniert es, zum Teil weniger. Was mich überrascht hat jetzt beim nochmal schauen, ist, dass es bei gewissen Teilen, beim 3 und dem 4, glaube ich, relativ gute Actionsequenzen und Stunts hat. Mit Heißluftballon, Doppeldecker und Jetskis wird da rumdingselt. Aber wenn der Michael Winslow mit seinen Grüschli das einfach im 7. Film immer noch macht, dann hat man es einfach gesehen, wenn man alle gesehen hat. Ja, warum wir alle im Stuch geschaut haben. Ja, und die Musik, die ist so nervig und läuft einem nach, das ist unglaublich. Und es ist also wirklich nicht lustig eigentlich, aber es hat so ein bisschen Nostalgie und darum... Sind da einige Teile noch sehenswert, oder? Einige Teile sind sehenswert. Ich würde sagen 2, 3 und 4 und 6 wären sehenswert. Das einzige komischerweise, was ja eigentlich der einzige R-rated ist, hat mir jetzt persönlich gar nicht so gut gefallen wie die Fortsetzungen. Vielleicht, weil es eben ein bisschen Erwachsenenhumor und ein bisschen schlüpfiger ist und noch nicht so das unschuldigere Hautaufzeug. Ja, und 7 dann, das habe ich noch nie gesehen, 6 und 7 habe ich noch nie gesehen. Und 7, muss ich sagen, ist also einfach der schlechteste Film, den ich je gesehen habe. Das ist einfach ein Nullstand. Ich meine, du hast Ron Perlman drin, du hast Christopher Lee und Claire Forlani. In ihrer ersten Rolle. Und überhaupt ist noch lustig, Sharon Stone macht in einem der Police Academies mit. Und bei meinem Citizens on Patrol, ich glaube das 4. Dort hat es Skateboard-Szenen mit dem Tony Hawk. Für 80s Nostalgie ist das nicht schlecht gewesen. Dann habe ich ein anderes Erinnerung geguckt, Alien 1 bis 4. Hm. Einfach so als Vorschau auf Prometheus habe ich gedacht, tue ich die wieder mal schauen. Und ich meine, zu den ersten zwei muss man eigentlich nicht sagen, das sind einfach super Filme. Und das zwei ist für mich so, da kann ich einfach immer rein tun und schauen. Das drei vom Fincher ist interessant, aber schlussendlich doch eher ein bisschen seich. Mir ist aufgefallen, wie viel sie fluchen in diesem Film. Die lösen also recht schlecht. Und die Mönche, Gefangenen da, das sind einfach alle unsympathisch. Und man hätte es viel dramatischer können machen mit dem Ende. Und das Problem ist ja, dass der Cameron nach Aliens gesagt hat, da hat die eigentlich alle am Leben lassen, die Higgs und Newt, ja. Dass da die als Familie ja zusammenkommen und dann vielleicht auf der Erde gegen die Aliens würden kämpfen oder so etwas. Ganz frech, Alien 3 bringt einfach die zwei tolle Figuren schnell in der Eröffnungssequenz um. Und das ist schade. Alien 4, ich weiß nicht, was damals beim Kino habe ich da dreimal gesehen. Das ist jetzt also absolut das Seich. Also der schlechteste von den Alien. Noch schlechter als Alien 3. Muss ich dir widersprechen? Am schönen sind die europäischen Sensibilitäten, wo sie da so aus dem Kokon rausschlüpft. Triple ist überhaupt nicht, was sie gesehen ist als Klon. Und ist überhaupt nicht sympathisch. Und ja, aber bei dem habe ich furchtbar schlechte auch One-Liner von Ron Perlman irgendwie. Must be a chick thing. Und so Sachen. Und nein. Und aber ich finde, er hat noch interessante Sätze gehabt. Zum Beispiel eben unter Wasser durchschwimmen, dass die Viecher auch schwimmen können. Und dann gerade direkt, wo sie auftaucht sind, dann nachher von dem Wasser, hat es rundum eben die Eier und so. So ein hässlicher Film, ist alles geil. Und ja. Also, wirklich grusig zum Anschauen. Dann das Baby Alien, das das Loch durchgesucht hat. Das ist ja wirklich schlecht. Das geht schon egal. Und auch sonst da, die kurligen Keiben und. Wohl, die finden die holen noch einiges. Der Brad Dourif und. Ja, der braucht halt einfach den Brad Dourif. Der kannst du für so eine Rolle brauchen. Nein, nein, mir gefällt der Film nicht. Ich finde den minimal besser als 3. Nein. Mal. 3 ist wenigstens interessant. Ist nicht, aber egal. Get ready for the countdown. 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gut, kommen wir zu unserer Top-Liste von 2011. Platz 20 bis 11 rattert schnell jeden Abend. Und wenn jemand etwas einzuwenden hat, dann soll er das machen. Jetzt müssen wir mal sagen, wie wir die Liste gemacht haben. Ja, das ist natürlich nicht alles Kino gelaufen. Genau, das sind einfach Sachen, die wir im Kino gesehen haben und da kommen halt auch Festivalfilme dazu, genau, ja. Wo vielleicht halt erst nächstes Jahr starten. Ja, würde ich mal sagen, würdest du ich fange fange an. Platz Nummer 20, I Saw the Devil, Platz 19, Melancholia, Platz 18, noch reingeschafft, Mission Impossible, Ghost Protocol, Platz 17, King of Devil's Island. Platz 16, We Need to Talk About Kevin. Platz 15, Carnage. Platz 14, Take Shelter. Platz 13, 50-50. Platz 12, Nader and Simin. A Separation. Platz 11, The Adventures of Tintin. The Secret of the Unicorn. Jetzt Melancholia so weit hinten. Ja. Sehe ich da. Ja, also. Er ist wirklich faszinierend, so, wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich immer an den grossen Planet, der da kommt und alles kaputt haut. Aber da muss ich mich wieder daran erinnern, dass die zweite Halbzeit wirklich sehr schleppend war. Du weißt, wie es ausgeht. Die erste Halbzeit hast du das auch gewusst, aber mit dieser ganzen Hochzeit war es noch unterhaltsam und ein super Udo Kier dort. Aber eben, wo sie dann in der zweiten Halbzeit immer da das Drahtdingli schauen, kommt es jetzt echt näher oder nicht? Das Drahtdingli ist super. Eben, ja, aber man weiss ja, wie es rauskommt und dann ist sie völlig überrascht. So, oh nein, es wird, das Ringli passt nicht mehr in den ganzen Planeten und so, das ist voll doof. Aber faszinierend, aber da hat es bessere Filme gegeben. Zum Beispiel Mission Impossible. Dich stört einfach, dass Mission Impossible vor dem Arthouse Melancholia ist, oder? Genau. Das stört dich. Also nicht, weil es ein Arthouse ist, sondern... Weil es eindrücklicher war wahrscheinlich für dich, der Melancholia. Weil der Mission Impossible einfach so viele Sachen hat, die einfach furchtbar sind. Nein. Du hast den Simon Pegg, der immer seine dummen Witzchen reissen muss. Du hast den ganzen Anfang da im Gefängnis. Das finde ich auch doof, ja. Du hast einen komisch gemachten Vorspann schon mal, wo du irgendwie in Szenen einblendet, die nachher erst kommen. Du hast einen Bösewicht mit null Charisma. Du hast eine ganze erste Stunde, die einfach für nichts ist. Überhaupt nicht. Und dann ich meine vier, also drei tolle Action-Sequenzen. Du hast wirklich am Anfang, da pflichte ich dir bei, das ist sehr lahmi. Die erste Mission, die also der Kreml, ich meine die Explosion, CGI, das ist so schlecht. Die ist schlecht gemacht, ja. Aber ich muss sagen, ich bin zwei Stunden lang super unterhalten worden und ich habe ihn zweimal im Kino gesehen und habe ihn noch besser gefunden. Also ich finde den lässig. Also ich finde ihn auch cool, ich gebe 4 Sterne, aber ich finde nur die zweite Hälfte, finde 5 Sterne und die erste 3. Nein, ich finde durchgehend spannend, actionreich und am Schluss mit den Autos rumjucken, das ist der Wahnsinn. Jetzt mini Platz 20 bis 11. Auf dem 20 True Grit, auf dem 19 Insidious, auf dem 18 The Adventures of Tintin, Secret of the Unicorn, auf dem 17 The Ryan Gosling, The Ides of March, auf dem 16 Super 8, auf dem 15 The Fighter, auf dem 14 Scream 4, auf dem 13 Captain America, The First Avenger, auf dem 12 Kung Fu Panda 2 und auf dem 11 Midnight in Paris. Da bin ich jetzt auch enttäuscht von Super 8, weil das ist der vom letzten Jahr von dir am meist gehypten Film gewesen. Dass der so weit unten ist. Dass der so weit unten ist. Okay, man muss natürlich sagen, wir schauen natürlich mehrere hundert Filme pro Jahr. Yeah. Aber trotzdem ist der 16. Platz von Super 8 jetzt für mich ein bisschen überraschend. Yeah. Ich weiss noch ganz genau, vor einem Jahr hast du mir da den Teaser gezeigt, wo einfach mal die Zug-Action-Gleise gesehen und wieder etwas gegen da die Zugwand hämmert und dann nachher einfach die Zugwand verschwindet und irgendetwas entwischt. Man weiss aber nicht was. Und vom Film bist du ein bisschen enttäuscht gewesen, das weiss ich noch. Yeah. Aber trotzdem hat es für dich dann genug Momente gehabt, wo ich sagen muss, das ist wie früher, das ist Spielberg 80s. Ja. Judy Hui. Judy Hui. Judy Hui. Das ist auch so. Aber es ist einfach so, dass der Aspekt von den Kindern und vom Filmemachen, das hat einfach gelangt. Ja. Das war einfach ein super Film gewesen. Oder wenn es vielleicht noch, ich weiß nicht, halt eher Goonies-mässig etwas Realistisches, irgendwann einen Schatz gefunden hätten oder irgend so etwas. Aber Science-Fiction-Elemente ist mir einfach zu. Sind wirklich, er hat das glaube ich auch gesagt, dass es irgendwie zwei Filmideen eigentlich gesehen wären, die man zusammengenommen hat. Und ich habe gefunden, das hat man gemerkt und dass die Science-Fiction-Elemente eindeutig das schwächere Element war, das weniger durchdachte. Und dass der Film eben von dieser Nostalgie und von diesen Kindern und von diesem Abenteuer mehr gelebt hat. Ja, und das Abenteuer eigentlich ich lieber ein anderes Abenteuer gesehen hat, das ein bisschen ohne Science Fiction gesehen war. Okay. Und noch zwei Plätze weiter vorne ist Scream 4. Du bist wahrscheinlich einfach froh gewesen, dass du. Da bin ich auch der Einzige, gell? Du bist einfach froh gewesen, dass du wieder mal Scream im Kino schauen kannst. Ja, oder? Ich meine, 1996 ist der erste Teil im Kino gekommen. Das ist mittlerweile. Ja, 15 Jahre her. Und ich meine, da habe ich 7 Mal im Kino gesehen. Und ich bin mit diesen Figuren sozusagen dann grösser geworden. Das ist so ein bisschen wie Harry Potter, oder? Dass die Figuren wachsen und verändern sich. Und ja, und ich habe gefunden, Kevin Williamson wieder als Autor wieder viel besser als Scream 3. Hat eigentlich nichts falsch gemacht und ich bin ein bisschen erstaunt über den Misserfolg eigentlich. Ja. Du, wahrscheinlich ist es einfach wahrscheinlich zu spät dann gewesen, weil erstens die Leute, die sich mit können identifizieren können, aber wie sind, die denken sich, ja, das war früher noch gewesen, das war cool gewesen, an und dazumal, und für die heutige Jugend ist es einfach zu wenig Torture Porn gewesen. Der Twist ist auch gut gewesen, eigentlich, habe ich gefunden, originell, relativ. Und relativ unerwartet, ja. Ja, nein, doch, hat mir gefallen. Ja. Also, kommen wir mal zu den Grossen. Hä? Da machen wir einfach hier und her. Ja, mal. Also, dann starten wir beide mit dem Platz 10. Und da habe ich den Brendan Gleeson als The Guard. Any look? Not a damn thing. Man, these people out here. I know, it's like Compton, huh? Exactly. They're not too keen on talking to the law, that's for damn sure. Most of them, they don't even speak English. Well, I don't speak English well enough. It was a Gaelic-speaking region. Did they not teach you that at Langley? No, they did not teach me that at Langley. for the simple fact that Langley's the CIA, you idiot, not the FBI. You didn't know that the people in the West of Ireland speak Gaelic, and I'm the idiot. The guard hat's bei mir nicht auf die Liste geschafft. Hat's bei dir nicht auf die Liste geschafft? Nein. Das heisst hinter Insidious, wo eigentlich nur Münsterler war. Ja, Insidious ist effektiv gewesen. Oder ist der Guard bei dir nicht gewesen? Nein. Der Guard ist bei mir schwitzig gewesen und so, aber das ist bei mir zu sehr, wie bei Submarine haben wir das auch schon im Review damals gehabt. Zu gewollt Tarantino, zu gewollt Guy Ritchie. Jo. Ja. Einfach. Mir hat er aber sehr gut gefallen, vor allem der Brandon Gleeson und im Zusammenspiel mit Don Cheadle immer da die rassistische Auseinandersetzung. Ich habe das herrlich gefunden. Und dann einfach da die völlig abnormalen Bösewichte, die etwas im Grimm haben. Die Bösewichte, das mit ihren. Also. Nein, die diskutieren über Kafka und Nietzsche, das sind nicht irgendwelche Idioten, sondern das habe ich mal eine schöne Abwechslung gefunden. Das sind einfach nur Thugs. Überzeichnet. Der ganze Film ist überzeichnet. Auch der Bub, der dann die Waffe findet und dann die kleine Waffe behalten und so. Und der Gleeson, der dann einfach sagt, du, jetzt ist mein freier Tag und dann bringt er den Tag mit seinen Prostituierten. Ich habe den herrlich überzeichnet gefunden. In Bruges ist einfach besser. In Bruges ist besser, ja. Dann bleibt es für da einen Platz 10. Ja, das Dein Platz 10 ist? Mein Platz 10 ist Rango. Der hat es mir nicht auf die Liste geschafft. Jetzt geht's los. Das war schön animiert gewesen, aber ich habe wirklich schön mit den Hutschüppeln von all diesen Tieren. Das Design so wirklich skurril und schräge Tiere und fast ein bisschen hässlich und es so ist, es ist hässlich. Und es ist hässlich. Und herzig und Dreamworks halt. Ja, ja, es war sehr realistisch und so. Aber ich kann mich in der ersten Halbzeit dort, mag mich erinnern, gelangweilt. Und eine grossartige Action-Sequenz auf den Fledermäusen. Die sind eben erst in der zweiten Halbzeit gekommen und dann ist es dann aufwärts gegangen mit dem Schaufeln und mit der Klapperschlange. Das war lässig dann. Aber in der ersten Halbzeit war mir irgendwie zu wenig. Man muss aber auch sagen, dass ich und Western, wir sind zwar nicht auf Kriegsfuß, aber es gibt andere Genres, die ich dadurch bevorzuge. Ja, so. So horrible bosses. Sag's doch! Sag's doch! Nein, ist gut. Platz 9, du hast ihn vorher schon erwähnt, das ist der Submarine. Ja, wenn wir. Coming of Age! Ne? Story aus Great Britain, bin ich nicht mehr genau sicher, wo spielt Wales, glaube ich. Wollte jetzt aber nicht meine Hand ins Feuer legen, weil das tut weh. Ja, das ist heiße Sache. Gell? Weniger heiß war eben der Submarine, unterkühlte Coming of Age Story. Frech gewitzt erzählt, da in den ersten 5 Minuten macht. Du hast gerne Nachahmer, he? Da kommt zuerst der Guard mit dem Guy Ritchie Tarantino, jetzt kommt der Submarine, der gerne Wes Anderson. Ja, ja, ich bin Noah Baumbach wäre. Ich bin angenehm an Rushmore erinnert worden, da hast du vollkommen recht. Auch natürlich ein paar schöne Parallelen und so. Mir war es einfach noch ein bisschen mehr frech gewesen, der Submarine. Auch in den ersten 5 Minuten macht er sich mal Gedanken, wie es wäre, wenn er sterben würde und ob dann die Leute traurig werden. Und dann siehst du die völlig überzeichnete Was wäre wenn Vision. Herrlich und dann eben auch damit mit dem Freund von der Mutter, der so ein völlig schräger Esoteriker ist, herrlich und die Love Story auch mit dieser leichtbummeligen Freundin Jordana. Ein toller Film und schön gefilmt und schöner Soundtrack. Also, ich habe Freude gehabt, ich bin zurückerinnert worden und ich weiß, was dein Problem ist, ich habe dich zu lustig auf den Film gemacht und du hast es meiste Wert gemacht. Ja, du hast es nicht bekommen. Das ist jetzt ein Film für mich und so. Und du hast recht, du weißt ja ganz genau, welche Elemente das bei mir funktioniert haben wahrscheinlich. Die Super 8 Aufnahme am Strand und Feuerwerk und die Liebesgeschichte hat für mich funktioniert. Ja. Alles andere mit den Eltern und ist der Stadt unterkühlt, hätte ich das kalt gelassen. Ja, genau. Nein. Sehr schön gesagt, oder? Ja, das ist braun. Du sollst Filmkritiker werden. Platz 9 ist bei mir Hannah. Are we going to kiss now? Would you like to? Kissing requires a total of 34 facial muscles and 112 postural muscles. The most important muscle involved is the orbicularis oris muscle. because it is used to pucker the lips. Genau, du. Nein, Hannah, das ist ein Film von Joe Wright. Ich bin Joe Wright-Fan. Pride and Prejudice und Atonement. Eigentlich Kostümschinken, aber trotzdem mit einem modernen Flair. Macht jetzt einen Actionfilm. Und was rauskommt, ist eigentlich ähnlich wie du Drive bezeichnet hast, ist ein kleiner Arthouse-Actionfilm. Mhm. Von da bei der Musik von den Chemical Brothers bis zu der Art, eben wie es gefilmt ist und dann die langen Szenen, wo es nur Dialog hat, was sie mit der Familie so das erste Mal in die Welt, in die normale Welt rauskommt, weil sie ist ja in Isolation zur Killerin trainiert worden. Mhm. Und das Ganze dann noch als Merle inszeniert mit der bösen Hex Kate Blanchett, die dann am Schluss in einem Grimm-Vergnügungspark alles kombiniert. Für mich jetzt der beste Actionfilm vom Jahr. Da kann jetzt Mission Impossible nicht mithalten. Auch die Szene, wo der Eric Banner dort am Bahnhof dann in eine Schlägerei reinkommt und alles in einer Einstellung. Sensationell. Ja, die Story haben wir schon ein paar Mal gesehen, ist nichts Spezielles. Das ist jetzt wirklich Style over Substance, aber so viel Style, dass das einfach den Platz nicht verdient. So viel Style muss sein, gell? Ja, genau. Also, so viel Hannah, Style ist geil, yeah, würde ich sagen. Ich muss sagen, Hannah habe ich auch cool gefunden. Soundtrack ist der absolute Wahnsinn, neben Tron Legacy sicher einer der besseren. Was mich hingegen gestört hat bei dem Film, ist sicherlich das kleine Mädchen, gespielt von dem kleinen Mädchen, wo mir schon bei Tamara Drew nerven gegangen ist. Nein, das ist super, das ist eben gerade genau. Das ist völlig überfüllt. Ja, das ist eben gerade genau das Gegenteil von ihr, oder? Wenn sie in der Aussen, das ist so wie wenn sie in der normalen Welt aufgewachsen wäre, hätte so etwas aus ihr können. Oh nein, das ist für mich zu wenig Grund für einen nervigen Charakter. Hättest du können rausnehmen. Einfach ein normaler. Also das klassische, ja, ich bin jetzt ja, noch nicht ganz 13 Bitch und so. Habe ich Mühe mit so Charakteren. Aber was du sagst, die Action-Szene ist super. Eben One-Shot, da Bahnhof, ist lässig und so. Aber schlussendlich hat er auch zwischen deinen rechten Hänger drin. Es passiert nichts. Und, Soundtrack und Action gefällt, aber sonst hätten wir da ein bisschen zu viele Mankos, also wir würden in der Liste auftauchen. Aber das Gute gibt es von meiner Seite dann trotzdem. Dein Achti hat sicher auch Mankos. Das kannst du jetzt nicht beurteilen, weil mein Achti habe ich den Gänsehund, die Realisatorin, gerne gesehen. Das ist Atmen von Karl Markowitz. Da der Stockinger aus der Kommissar X-Serie, wenn du das mal geschaut hast. Nein. Nicht, aber ich habe den Trailer gesehen und habe es lustig gefunden, dass der Trailer deutsche Untertitel hatte. Es ist definitiv nötig. Der Film kommt aus Österreich und sie ziehen es durch. Also, du hast wirklich Mühe, das zu verstehen, was sie da sagen. Es erzählt die Geschichte von einem jungen Roman Kogler, der in der Jugendhaftanstalt ist und jetzt, um sich resozialisieren, geht einen Job suchen und dann fängt er als Leichenbestatter an. Das heisst, das sind die Leute, die dann einfach verweigern, jemand gestorben ist und dann die Person dann einladen und dann waschen und auch für das Begängnis herrichtet. Man weiss, während ganz viel weiss man nicht, warum der Roman Kogler überhaupt im Gefängnis ist. Das macht es erstmal interessant, man will mehr über die Figur wissen, wieso ist das so, und zweitens hat er eben das sehr spannende Themenfeld von der Leichenbestatter, weil man kennt es noch nicht, man weiss nicht, wie der Alter von denen aussieht, hat ein paar sehr bittere Szenen drinnen und so. Sehr dramatisch und ein Film, der eigentlich besser wird, so länger man darüber nachdenkt. Ist übrigens auch der Gewinnerfilm vom Zürich Filmfestival in der Sparte Bester deutscher Film. Völlig zu Recht, super. Das war jetzt viel Arthouse aufs Mal, oder? Nachdenken ist nicht so, nein, ist nicht so meine Stärke. Nicht? Nein. Aber ich meine, wir bleiben so ein bisschen. Wir kommen zu meiner Nummer 8, Contagion. Da wollte ich mal schauen, wie du die Brücke schlägst. Von Atmen zu Contagion. Oh, sehr interessant. Ja, herrlich, ja. Beers? Dr. Cheever. I think I'm sick. What? What's going on? What kind of symptoms do you have? Can't swallow. Severe headache. What's your temperature? 101.8. Listen, you can't panic now. I know. Okay? Are you alone? I've definitely infected other people. You don't know that. What should I do? Well, I want you to stay in your room, and I'll call the people at the health department. I'll tell them that you're there, and just, you're gonna be okay. No, I know. Contagion, das ist der Virusfilm von Steven Soderbergh. Und das ist eben genau nicht Spektakel von Outbreak, sondern realistische Darstellung. Was würde passieren, wenn so ein Virus ausbrechen würde? Man folgt hier ganz vielen verschiedenen Figuren. Der Matt Damon als Familienvater, der Jude Law als Verschwörungstheoretiker, der Lawrence Fishburne, wo bei der Regierung arbeitet und so weiter und der Wissenschaftler. Und der Film ist wirklich extrem kalt und unsentimental inszeniert und gerade darum ist es so beängstigend, weil es halt einfach nicht die filmischen Übertreibungen hat. Visuell auch sehr schön mit so verschiedenen, so à la Traffic, verschiedene Farben in den verschiedenen Szenen. Auch wieder tolle Musik. Auch wieder so ein bisschen elektronische Dinge, die das Ganze untermalen und doch. Auch die Bastel. Wir sind fast zu viele viel Figuren gewesen. Du hättest noch ein bisschen mehr daraus machen können, vor allem mit dem Part von der Maria Gottia, wo gefangen genommen wird und was dann darum geht, so die Rationen, das Gegenmittel zu verteilen und so. Ja, wir sind schon zu viele Personen gewesen. Wir können den Film noch 3 Stunden weitergehen, ohne Problem. Aber du, 5 Sterne gibt es mir trotzdem, bist cool gewesen. Platz 7 ist für mich der Actionfilm vom Jahr. Oh, jetzt aber? Ja, jetzt klopft es und tanzt. Nein, du. Jetzt geht Post ab. Kung Fu Panda 2. Da bin ich natürlich völlig einverstanden. You guys, did you see that? I just was like, what? Das ist geil gewesen. Das ist super. Und das Tempo, das er hat, ist unglaublich. Das ist wahnsinnig. Man hat ja gemeint, irgendwie, ja, der Witz ist vorbei, der fette Panda, der versucht, Kung Fu zu machen. Was kann Teil 2 noch bringen? Und Teil 2 macht einfach alles besser, hat eine Story, hat einen dramatischen Hintergrund mit dem Ganzen. Und ist lustig. Und ist vor allem lustig, ja, bis am Bach haben. Und herrliche Sprecher, der Gary Oldman als böse Peacock. Herrlich, göttlich, super lässig. Und der Jack Black, den muss man nicht mehr erinnern, der ist einfach lässig, der geht in der Rolle völlig auf. Und sein Bauch macht ein bisschen zu viel Geräusch. Aber sonst, aber auch gröhlige Szenen drin, eben der wirklich tollen Action, wo du kannst, man sieht wirklich mit Animation, kannst auch wirklich Sachen machen, die man jetzt in der Realität nur mit mühsamen CGI kannst nachmachen. Es ist einfach cool und auch gröhlige Szenen dort, wo er auf dem Hochgebäude ist und wo seine Ansprache eben, wo jetzt richtig da der Bösewicht sagt, jetzt komme ich und so, und wenn er zu hoch oben ist, verstaubt er nicht. Herrlich, ich kann mich kaputt lachen. Nein, wirklich super. 90 Minuten oder wie lange der Film geht, grösste Unterhaltung. Und ich hoffe es, dass Kung Fu Panda den Animations-Oscar überkommt. Wenn Cars 2 nicht bekommt, bin ich hässig. Weil das ist ein Film, der auf meiner Flopliste landet. Mein 7. ist, jetzt gehen wir wieder in die Indie-Ecke, Beginners. Der Ewan McGregor erfährt von seinem Papi, dass der schwul ist. Nachdem die Mutter gestorben ist. Und es klingt jetzt traurig. Ja. Ist aber auch lustig, hat den besten Hund vom Jahr drin, sehr herzig. Die Melanie Laurent hat es drin, auch sehr herzig. Sensationelle Leistung von Christoph Plummer als Vater. Und ja, und so ein bisschen herzzerrissend und so ein bisschen, aber witzig. Und hast du das nicht gesehen? Ja, habe ich nicht gesehen, nein. Wenn man jetzt vor dem Kinoprogramm sitzt oder Trailers anschaut, wieso denkst du, oh, da kann ich nicht schauen? Ja, es tönt ja schon recht wie ein DVD-Film. Und es hat dann schlussendlich auch nicht gelangt, irgendwie den anzuschauen. Es hat einfach nicht gelangt, das Kindergarten. Es hat bei mir jetzt auch genug andere Filme gehabt, damit ich meine Top 20 zusammenstellen konnte. Zum Beispiel? Ja, machst du eine Überleitung zu Platz 6? Sehr schön. Da haben wir einen Film, wo wir wahrscheinlich später nochmal darüber reden werden. Ich nehme mal, ja, reden wir nachher nochmal schnell drüber. Ich habe Black Swan auf dem Platz 6. Da kommen wir dann bei dir wieder zurück, wenn wir bei Platz... Ist bei mir etwas höher. Wenn wir bei dir etwas höher sind. Bei mir kommt zuerst noch Winter's Bone. Aha. Da sind wir jetzt viel Hillbillies drin, sorry. Hillbillies? Ja, Hillbillies. Also, da kennst du nicht. Also da kenne ich nicht. As I look at the valley down below, it's green as far as I can see. As my memories return, oh, how my heart does yearn for you and the days that used to be. Wenn es ums Musizieren geht, oh nein, nein. Das Highlight oder die Party-Szene. Nein, ich bin grosser Gegner von zwei Lokalkoloriten. Wenn man da sieht, wie Hausmusik gemacht wird. Oh nein. Lokalkolorit, eine hervorragende hauptdarstellerische Leistung von Jennifer Lawrence. Dann die ganze Kälte, die da überkommt und wie sie auf die Kinder muss aufpassen, auf ihre Geschwister. Dann auch super da John Hawks. Und auch furchteinflößend da die Bösen. Und ja, nein, super Film. Also sehr, ist kein Feel-Good-Movie. Nein, das ist wirklich nicht. Aber auch fesselt und... Ja, zu viel Lokalkolorit und ja, er ist nicht wirklich Thriller, er ist mehr Thriller-Drama. Ich müsste gleich nochmal schauen, einfach unter wirklich Ansicht, dass es ein Thriller-Drama ist und kein wirklich ein reiner Thriller, so, eben, damit das Drama wirklich überwiegt. Platz 5, das ist jetzt so gemein. Gemeine, wo noch niemand gesehen hat. Wo noch fast niemand gesehen hat. Ich würde sagen, den verschieben wir auf nächste Woche, weil nächste Woche wird das Hauptthema sein. Wer hat man gesehen? Ja, frage ich, ob du noch schauen kannst. Ja, das ist cool. Wir reden jetzt von The Girl with the Dragon Tattoo. Finchers ist Remake. Genau, von Verblendung. In dem Fall gut. No one here particularly likes her. I find it's much better if she works from home. But you told her I wanted to meet with her. But I've told her many more times I prefer her not to meet clients. You like her? Very much. She's one of the best investigators I have, as you saw from her report. But? She's different. In what way? In every way. Dann war super gut. Und wieso erklärst du das? Genau. Auf dem 5 habe ich Black Swan. So, kommen wir zu dem. Jo. I just want to be perfect. Now, discover the secret of the swan. What happened to my sweet girl? She's gone! Black Swan, rated R, now playing. Natalie hat Oscar. Jo. Zu Recht? Das ist immer so eine Frage, also ist jetzt nicht ihre Leistung, die der Film auf Platz... 5 gemacht hat bei mir. Also, nein, das ist die beste Regie, hätte ich jetzt eher... Aronofsky macht natürlich schon sehr viel audiovisuell, damit der Film so weit rüberkommt. Und Natalie Portman sagt man einfach, ja, sie hat Oscar bekommen, weil sie ein Jahr lang Ballett gelernt hat. Oder genau, es wird einfach mit dem Aufwand aufgewogen. Sehr viel gefragt von ihr wird eigentlich nicht in diesem Film. Also, aber der Film, ja, es ist jetzt schon lange her, im Januar, als ich ihn gesehen habe. Und ich habe immer noch, habe erst einmal gesehen und ich habe immer noch so Bilder im Kopf. Und es ist einfach die ganze letzte, vielleicht 20 Minuten, Viertelstunde, ist einfach so ein Sog entstanden. Ein Wahnsinns Crescendo. Wahnsinn! Das ist einfach so ein bisschen Kino gesehen, oder? Das muss man, wir müssen im Kino sehen, lauter Musik und... Kino, wo weh tut. Ja. Aber gut ist. Welchen Film kann ich dir sagen, I am number 4? Ist es vielleicht? Nein, es ist nicht. Nein. Oh. Nein. Platz 4 ist bei mir der kanadische Oscar-Kandidat, der nominiert war und leider nicht gewonnen hat. Mit dem Titel Incendies. Ich weiss immer noch nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ist das eine Krankheit? Ist das Nein, das ist keine... Nein, das ist keine Krankheit. Das geht... Das kann man nicht in Wort fassen. Es ist ein Gibt es da als Schweizer ein Remake? Incendies in diesen Dies? Nein. Gut. Also ich bin ruhig, okay? Ich kann es nicht sehen. Ja. Da mache ich dumm. Wenn du gesehen hast, wir sicher keinen Witz drüber machen. Es ist ein sehr schmerzhafter Film. Es hat fiese Twists drin, die seelisch wehtun. Ein Film, der dich fertig macht. Und darum verdient... Dumm gut, oder was? Ja, ein Film, der dich wirklich fertig macht. Der ausgezeichnet gefilmt ist, wo spannende Themen anschneidet. Ich wollte nicht zu viel über den Film sagen, weil es haben wahrscheinlich die wenigsten gesehen. Ich sage nur, schauen dann mit so wenig Informationen wie nur möglich. Ich sage einfach, schauen, un sandis. Super. Mein Platz 4. Mein Platz 4 ist Melancholia. Ja. Ein bisschen weiter vorne. Recht weit vorne. Und auch ein Film, wo... Dass du jetzt den vor Black Swan gestellt hast, überrascht mich. Ja, weil Black Swan die ganze Zeit so ja, gut, das Gefühl hat, also das Gefühl gut. Auslöst, wie der nahende Erdball Sie Melancholia. Sie sind recht ähnlich eigentlich, Black Swan und Melancholia. Eben so vom Aufbau her, eben ist auch am Schluss der grosse Knalleffekt und Musik und so. Melancholia finde ich einfach, das hat mich ein mehr fertig gemacht, wahrscheinlich als die in dem Fall. Weil er sagt wirklich, also Kirsten Dunst ist einfach super und einfach wie gleichgültig sie ist und wie sie die Menschheit hasst eigentlich und ja und der Lars von Trier bestraft da irgendwie die Menschheit und dann haben wir da den Planeten auf sie lassen das raus. Und eben die erste Hälfte an der Hochzeit ist super, da hat es ja. Vor allem sehr viel Humor auch drin, der recht gut ist. Mit dem Udo Kier. Und als Wedding Planner. Und auch der Skarsgård. Das ist ein Kritikpunkt, als Boss. Das ist ein Kritikpunkt, den ich noch schnell anbringen wollte. Der Skarsgård geht nicht. So gemein ist niemand. An der eigenen Hochzeit versuchen, irgendeinen Deal abzuschliessen. So böse ist wirklich niemand. Wir kennen zwar all die bösen Bilder, die uns jetzt gemacht werden von diesen gemeinen Bankern, die unsere Geld verschleudern. Es ist halt ein horrible Boss. Hast du so gesehen? Nein, für das war mir der Film zu realistisch Aufbau gewesen, als dass da der horrible Boss hätte können auftauchen. Das, mit dem hatte ich Mühe gehabt, mit dem Skarsgård. Und mit der zweiten Hälfte habe ich jetzt auch überhaupt keine Mühe gehabt. Also ich habe der Film ist glaube ich auch recht lang. Also über 2 Stunden und es passiert eigentlich wenig, aber es ist so einer gewesen, der ist total schnell vorbeigegangen. Er ist eindrücklich. Ja, ist immer etwas. Das ist natürlich einfach das Damoklesschwert Melancholia-Planet, wo du gewusst hast, irgendwann knallt es. Ja. Und das hat eigentlich den ganzen Film darüber die bedrückende Stimmung gegeben, aber natürlich der Bildsprache von Trio wirklich sehr düster ist. Auch an der Hochzeit, wo eigentlich alles leuchten müsste und so. Das Licht eher gedimmt war. Ja, er hat alle Register gezogen und ist definitiv schöner zum Anschauen als sein letzter Film Antichrist. Ja, den habe ich nicht gesehen. Podestli. Platz 3 bei mir. Der George hat es geschafft. George Clooney. Zusammen mit Ryan Gosling und Philip Seymour Hoffman, Paul Giamatti und Marissa Tomei, die Ides of March. Das ist jetzt spannend. Das ist jetzt weiter vorne bei mir als bei dir. Mir hat es auf 17 geschafft. Ja, bei mir auf Platz 3. Und der hat mir wirklich außerordentlich gut gefallen. It says we're gonna help people get an education, we're gonna create a national unity, we're gonna teach young people a trade. And we're going to get them out of debt for their college loans. Now, where does that fail? Oh, that's exactly right, Governor. It's just, if you're going to do it, do it. Make it mandatory, not voluntary. That'll poll well. Mandatory. Everybody who turns 18 or graduates high school gives 2 years of service to his or her country. And for that, your college education is paid for, period. Paul likes this. The beauty of it is that everybody who's over the age of 18 or past the age of eligibility will be for it. Why not? And all of the others can't vote. Too young. Wahrscheinlich, weil er unter 2 Stunden war. Ist der unter 2 Stunden? Ja. Oh. Ich glaube, die anderen beiden sind kürzer, die noch vorne sind. Das wundert mich nicht. Nein, das war wirklich die ganze Zeit interessant gewesen. spannend. Unsere Dämme sind eigentlich wirklich selten geworden. Aber sonst einfach da das manipulative Handeln da in der Politikwelt und so. Und der Gosling spielt herrlich und die letzte halbe Stunde ist einfach göttlich mit dem Schluss. Ah, ich habe gesmiled. Das ist super. Guter Politthriller, gut gespielt, aber einfach, haben wir auch schon so ähnliche Sachen gesehen, oder? Ja, schon, aber... Aber es ist wirklich gut, also sensationell, eben wie gesagt, der Schluss. Und vor allem so, wie jetzt, wie er mit der Sympathie vom Publikum spielt, oder? Du bist wieder dort dabei und dann findest du auch wieder noch nett. Wie die Politiker halt auch mit der Sympathie von den Wählern spielen, oder? Spielt der Film mit der Sympathie vom Publikum. Mhm. Wer George Clooney-Vehikel erwartet wird, enttäuscht sein, ist nicht viel im Film eigentlich. Nein. Es geht wirklich um den Gosling und sein Tour. Aber die beiden Nebendarsteller, also Giamatti und vor allem der Philip Seymour Hoffman, ich finde, Philip Seymour Hoffman hat wieder mal eine Oscar-Nomination verdient. Mhm. Ist erscheinend im Moneyball auch nicht schlecht, aber der gehört also wirklich zu den sind ganz Guten für mich. Ja, definitiv. Mehr auf dem Podest auf Platz 3. Ein bisschen überraschend, als ich die Liste zusammengestellt habe. 127 Hours. Ist das wirklich ein Jahr? So. Ah, der war ja auch noch gesehen. Ja. Arm Abseble mit James Franco. Genau. Der hat es jetzt bei dir nicht geschafft. Der hat es bei mir jetzt nicht geschafft, nein. Das ist ein bisschen mehr die Bewertung auch. Das ist so einer, den ich oft schaue und der wird nicht langweilig. Du kannst den noch schauen. Weil jedes Mal, wenn er sich da die Sehne durchschneidet, ist mir irgendwie vorbei. Aber darum geht der Film ja gar nicht. Ah, das tut weh. Die Farben und vor allem die Szene, wo er da die sich selber unterhaltet mit dieser Morningshow und James Franco. Und ich habe gerne die limitierten Ort-Filme mit nur wenigen Schauspielern und so. Und das ist im Gegensatz zu Buried, wo man auch noch hatte, das Jahr, ist jetzt das wirklich erfolgreich gewesen, super Leistung und der hat mich irgendwie beeindruckt. Ebenfalls Tour de Force, schauspielerisch mäßig, hat der Hauptdarsteller von meinem Platz 2 müssen durchmachen. Und zwar war auch noch nicht das Jahr offiziell im Kino gewesen und zu den Filmfestival gewesen und das Venedig, wo er ausgezeichnet worden ist. So you guys grew up in Jersey? Yeah. You still live there? God, no. That's good. That's good. Where do you live now? Kind of all over the place. Yeah? What's the last city you've been to? L.A. Los Angeles? Mm-hmm. Oh boy, you like it there? I mean, I'm going back. That must mean you love it then, huh? No! I can't even drive. It's a nightmare. Wait. You can't drive? Nope. Why not? I tried when I was a kid and it was horrible. Wait, how old were you when you quit driving? 16. You were 16 years old? Mm-hmm. Wait a minute. And how do you get along in Los Angeles? I take the bus. No. Look. A girl like you cannot be taking the bus. You get. What happened to your arm, Dan? Oh. When I was a kid, I was bored. Well, you must have been really bored. I was. Shame mit dem Michael Fassbender. Es war schon ein hinreichendes Jahr von Michael Fassbender. Der war jetzt einfach überall. Er war der Magneto. Er hat einen Psychiater gespielt in The Dangerous Method. Und eben in Shame war er auch noch. Ja, der schafft viel zu viel. He? Ja. Mein Prometheus kommt jetzt auch noch. Fischtank ist noch nicht lange her. Also. Ja, er ist überall, ja. Aber du, ich sehe ihn noch gern. Und als Sexsüchtiger ist er besonders gut. Und zwar, die Hunger gesehen haben, den Film, den IRA-Film, nicht den billigen Horrorfilm, wo einfach Leute verhungern, weil sie müssen, sondern der IRA-Film, wo sich ein IR entscheidet, sich einen Hungerstreik zu treten. Wer den Film kennt, der weiss von den audiovisuellen Fähigkeiten von Steve McQueen, nicht der, der gestorben ist, sondern nein, von dem Regisseur, und er hat die Sexsucht brillant umgesetzt, immer so ein bisschen mit ein bisschen Andeutungen und so. Sex jetzt einfach irgendwie einen Blick in der U-Bahn zu einer fremden Mädchen. Und es verwundert mich nicht, dass der Film in den Staaten ein riesiges Problem gehabt hat wegen dieser Thematik. Er ist jetzt endlich noch ein Film seit Jahren, wo er ein NC-17-Rating bekommen hat, was ja eigentlich Gift ist für das Box-Office. weil die dann aber nur dürfen die gewissen Lichtspielhäuser gezeigt werden und sich verschiedene Kinoketten weigern, dann den aufzunehmen. Es ist schade, der Film ist ein Kunstwerk. Er ist rastlos, der Film. Er ist packend und hat neben dem Michael Fassbender Carey Mulligan drin, sensationell spielt. Zwar ein leicht zu lang vorträgt, die Version von New York, New York singt, aber sonst ist der Film eigentlich auf allen Ebenen super und eben wie er sich dann einfach völlig verläuft und völlig nicht mehr klar kommt mit seiner Sucht, wo dann eben seine Schwester in seine Wohnung hineinkommt. Ja, brillant vorträgt, hinter der Kamera, vor der Kamera. Und für mich eigentlich ein logischer Platz 2. Ja, du los. Dann der Normalsterbliche diskutiert den Ende März. Platz 2. Tree of Life. Mr. Malick. Das ist ja Terrence Malick sein Opus. um die Familie geht, die ums Weltall geht. Die Entstehung von der Erde und um den Sean Penn, wo ich an irgendwelchen Stränden irgendwelche Engel gesehen jetzt klar, der Film völlig zu verstehen, dass jeder, der das behauptet, der ist ein Lügner. Was aber funktioniert und was der rote Faden ist, nämlich die Familiengeschichte mit Brad Pitt, den beiden Geschwistern und meine erste Begegnung mit der weibliche Variante vom Fassbender von diesem Jahr, könnte man so sagen. Ja. Jessica Chastain. Als Mutter ist sensationell, wie er da die Kindheit einfängt, die Erinnerungen an die Kindheit. Wieder Nostalgie ist ein grosses Thema auch gesehen. Ich meine, wir haben jetzt die Yuga noch nicht gesehen, aber wird dort auch wieder sein. Und einfach wieder mit der klassischen. Die klassische Musik ist auch ein grosses Thema in meiner Liste. Einfach eine Sinfonie von Bildern und einfach auch ähnlich wie Black Swan und Melancholia ein Erlebnis, mehr ein Erlebnis als ein Film und ja, was man einfach nicht so schnell vergisst. Ich habe den noch nicht vergessen, ich habe nur vergessen zu schauen. Das ist der einzige grosse Film, den ich versäumt habe. Obwohl, du wirst mir jetzt wieder den Kopf reden, Beginners war doch auch noch gewesen, aber ich muss sagen, ich schaue vorher Tree of Life statt Beginners. Ja. Er liegt auf dem To-Do-Stapel, er wird auch noch geschaut und ich werde wahrscheinlich in den nächsten paar Wochen in der DVD-Review wahrscheinlich zurückkommen und ich habe das Gefühl, wir werden uns Grind einschlagen. Aber du hast Blu-ray? Ich habe Blu-ray gekauft, ja, die warten jetzt auf die Sanierung. Weil das Spannende ist, wenn du Blu-ray rein tust, steht, kommt ein Textchen. Man soll doch bitte zur Wirkung von diesem Film die Lautstärke hoch aufdrehen. Das finde ich super. So, und jetzt schlage ich vor, dass du zuerst mit deiner Nummer 1 kommst. Dann komme ich zuerst mit meiner Nummer 1 und die ist Jessica Chastain. Nochmal. Take Shelter. Take Shelter. Genau. How could you do that without talking to me? You know the expenses we have coming up. You want to waste money on a stupid tornado shelter? I'm doing it for us. I know you don't understand. You're right, I don't understand. I don't understand half the stuff you've been doing lately. I don't understand you putting Red out back. I don't understand you staying up all night in that stupid tornado shelter. You don't come to bed half the time, you leave, you don't tell me where you're going. Explain that to me. Please. Auch ein Film, der noch nicht in den Kinos läuft. Mein einziger Film, der nicht in den Kinos läuft. Es geht um den Verfall von der Psyche von Michael Shannon, seiner Figur. Und also wenn es da keine Oscar-Nomination gibt für den Michael Shannon, dann hat die Academy Fehler gemacht. Ich würde sagen, die Chancen stehen eher schlecht, dass er nominiert wird, wieder eher vergessen. Yes. Weil der Film ist in Sundance gelaufen. Im Winter, ja. Im Winter, und es ist lang her. Und er ist zwar überall verschiedene Festivals in Cannes gezeigt worden. Er ist in Zürich gezeigt worden, wo das ja kein Maßstab ist. Auch wenn das Fraschilknecht und der Herr Spöri gerne hätten. Aber trotzdem, ich habe das Gefühl, er geht vergessen. Ich hoffe es zwar nicht, Take Shelter auch für mich in der Top 20 sein, natürlich deutlich weiter hinten. Auch wieder eine ernste, keine lustige Angelegenheit. Auch wieder keine lustige Angelegenheit. Das war kein Komödienjahr gewesen. Nein, überhaupt nicht. Aber eben super gespielt von Michael Shannon, der sich jetzt wirklich endgültig in die A-List katapultiert hat. Mit dieser Rolle. Und die letzten. Herzzerrissende Momente. Ja, ja, und eben die letzten 20 Minuten. Klaustrophobie und Angst. Und, super. Die letzten 2 Minuten, über die könnte man sich streiten. Über die, haben wir noch lange diskutiert nach dem Kinobesuch, ja. Das weiß ich noch. Darum finde ich es überraschend, dass es bei dir trotzdem auf Platz 1 gelandet ist, aber. Okay. Okay. Okay, nein, okay. Also ich meine, jetzt deine Nummer 1, ich weiß es schon, für mich ist es keine Überraschung. Ich würde sagen, kann man gut 2-1 machen. Ja, ich würde sagen, wir kommen neben meiner Top 1 auch gleichzeitig zum dieswöchigen Kino-Review. Die anderen Filme, Gatos Viejos und Klauser, lassen wir jetzt mal außen vor, oder? Und kommen zu meiner Nummer 1. Nicholas Winding Refn. Drive. He's a good guy. You know, he walked into my shop here about 5 or 6 years ago, right out of the blue, asking for a job. So I put him to the test, see what he can do. Kid's amazing. Yeah. So I hire him on the spot. Boom. At about half the wages I normally pay. He didn't blink an eye. Hey, kid, come over here for a second, will you? And I have been exploiting him ever since. Shh, don't tell him. Look, looks like we have a bigger problem than I thought. We're gonna have to keep the car here for a few days. So I offered your services to take Benicio and Irene home. Would that be okay? Tja, Drive, das erzählt Geschichte vom jungen Fahrer, wo alle ihn nur Driver nennen. Er verdient sein Geld legal mit dem Fahren von Stuntautos und dem Reparieren von Autos in einer Autowerkstatt und illegal verdient es mit Auftragsfahrten, etwa so wie der Jason Statham, der Transporter, gemacht hat. Jetzt lernt er nicht die Nachbarin mit ihrem jungen Sohn kennen und dann geht es dann langsam ja, den Bach ab, kann man jetzt mal so sagen. Weil mehr wollte ich jetzt nicht sagen. Mehr wolltest du nicht sagen? Nein, mehr wollte ich nicht sagen. Ist das alles? Ja, wir können ja nachher zum Spoilern. Dann können wir dann genug spoilern. Ja. Und jetzt, was rechtfertigt da bitte Platz 1? Was da rechtfertigt Platz 1? Also Nummer 1. Rechtfertigen. Erstmal. Die sensationelle Bildsprache. Ich habe mich völlig verliebt und völlig verloren in diesem Film. Der Nicholas Winding Refn, was mir schon bei Valhalla Rising super gepasst hat, ist, dass er einfach so eine Sogwirkung kann erzielen mit, auch mit der Musik und einfach mit den Bildern. Und es ist wunderbar, du kannst in dieser Welt verlieren. Gegensatz zu Valhalla Rising hat Drive noch eine interessante, durchschaubare Geschichte, die keine Fragen offen lässt. Es ist eine geradlinige Story. Ja, es ist eine geradlinige Story. Dann Nummer 2, wie vorher schon kurz angekündigt, der Soundtrack, absoluter Wahnsinn. Lieder aus den 80ern, es kommt wirklich das coole 80er-Jahre-Feeling wieder auf und die herrliche rosarote Schrift am Anfang. Dann Cocktail ist mein Ding. Dann haben wir natürlich das völlig unerwartet eher weniger gefahren wird, als man könnte denken. Viele Leute sind enttäuscht von dem Film, dass er nicht viel Action hat, dass wenig geballert wird, sondern sich eigentlich so meistens auf kurze Gewaltausbrüche beschränkt. Einfach toll. Plus hast du tolle Schauspieler. Ich sage, Albert Brooks gilt als sicherer Kandidat für eine Oscar-Nominierung. Wird sich dann wahrscheinlich mit dem Christopher Plummer, wie du sagst, messen müssen, wenn es dann wirklich um den Award geht. Ein cooler, sensationeller Ryan Gosling, der wahrscheinlich als einziger Mann darf mit so einer weißen Skorpionjacke umeinander laufen. Der Bryan Cranston als Vaterfigur in der Werkstatt, Carey Mulligan als nette Hausfrau, der Oscar Isaac als nichtsnutz Ehemann, wo man dann trotzdem ein bisschen Verständnis hat für sein Handeln. Und mit dem Einzigen, wo ich Probleme hatte, ist der Ron Perlman. Und ich sehe, du bist es richtig, du musst dich zurückheben. Und ich sag's Marco, lass raus. Was hat dich an Drive gestört? Einfach alles, was du gesagt hast, jetzt stimmt einfach nicht. Doch! Das ist so ein bisschen das. Also, Drive ist gut. Super! Punkt. Nein, Drive ist gut. Collateral hat das Ganze in L.A. rumfahren schöner eingefangen. Auch in ähnlichem Stil, auch mit dieser Musik und so. Und Drive, das ist jetzt einfach wirklich so eine snobbige, ja, das ist, du hast vorher Jason Statham gesagt, das könnte auch so ein Film sein. Nein, Moment. Wenn man jetzt nur das Drehbuch nimmt, dann ist das einfach ein 0815 Actionfilm, wo man jetzt hier einfach wie eine Einstellung 30 Sekunden länger verhebt als nötig und noch ein bisschen schöneres Licht einstellt und dann gefällt es dann den Arthouse-Leuten. Und das war einfach enttäuschend gewesen. Und es gibt 4 Sterne für den tollen Soundtrack, für einige coole Momente gegen den Schluss. Aber jetzt der Beste vom Jahr ist also weit weg. Nein, muss ich würde jetzt nicht sagen, aber die Story ist einfach. Gib doch zu. Der No-Name-Hero vom Clint Eastwood und der Zahnstocher vom Chow Yun-Fat. Das sind alles Genre-Elemente, die einfach neu als Arthouse verwurstet werden. Genau. Und wieso? Wieso? Wieso? Das ist einfach cool! Das ist einfach der Wahnsinn! Und eben, du kannst dich wirklich in dieser Welt verlieren. Ich weiß, sorry, ich wiederhole mich. Aber was mir einfach noch zusätzlich von dem Film gefallen hat, er macht einfach fast alles richtig. Er ist kompromisslos und wenn etwas kaputt geht, dann geht etwas richtig kaputt. Aber das ist dann auch fast wie das Cartoony. Also es ist dann schon an der Grenze zum Lust, zum Lachen. Nein, also die Grenze überschreitet er für mich nie. Für das ist mir das Ganze zu ernst. Also die Motel-Szene zum Beispiel, ich meine... Also wir können das ist nicht Looney Tunes. Doch. Das ist kompromisslose Härte, wird das genannt. Das wird nicht Looney Tunes genannt, was du gesehen hast. Die Looney Tunes wäre jemand hinführen gekommen und hat mit der Pfanne eins über den Kopf gehauen. Und wie wird das genannt, wenn jemand zu jemandem geht und dann bedroht, während drumherum ein paar exotische Tänzerinnen schön angereiht sitzen und jede in eine andere Richtung schaut und nicht den gleichen tut, einfach damit es irgendwie cool aussieht? Es ist eine schöne Oberfläche. Ja? Ja? Ja? Schöne Oberfläche und dann kratzt man ein bisschen dran und dann ist wohl drin. Nein. Das ist wieder Christbaum-Schocki, oder? Nein. Das ist wieder das. Nein. Er weist natürlich all der. Der Ron Perlman, der Einzige, der noch ein bisschen Spass an dieser Sache hat und dem Publikum wirklich sagt, was das eigentlich für eine simple Klischee-Geschichte ist, den findest du nicht lustig. Nein, der hat mich ein bisschen rausgerissen aus dem, weil da habe ich fast ein bisschen zu oben den Top gefunden. Es ist eine schön geedelte... Schön finde die edle Oberfläche. Ich gebe dir recht, die Story ist einfach, aber innerhalb von dieser Welt hebt das, funktioniert das einfach. Und ich bin 90 Minuten lang gefangen in diesem Film. Ich habe jede Sekunde genossen. Und ich kann mir nicht einen Film vorstellen, den ich letztes Jahr gesehen habe, der das bei mir geschafft hat, dass ich wirklich 90 Minuten oder 100 Minuten lang mit offenem Mund geschaut habe. Und von dem her muss ich einfach sagen, Mission erfüllt. Viele werden sagen, das war einfach das Guilty Pleasure von Gunn. Für mich ist es dann aber mehr. Für mich ist es der beste Film vom Jahr. Und alle, die den Film dieses Jahr schauen wollen, die fangen das Jahr ideal an. Super! Ich habe einfach ein bisschen mit der. Ja, du weißt, was ich meine, oder? Ja, du. Das ist jetzt zum Beispiel ein perfekt gemachter, ich weiß jetzt nicht, ein blödes Beispiel. kommt mir kein in Sinn. Ein perfekt gemachter Actionfilm, sagen wir Fast Five, das Jahr. Ja. Ist ja übrigens auch nicht weit weg von den Top 20. Das ist richtig, ja. Fast Five würde jetzt niemals so ein Kritiker-Ding bekommen, weil es ein Actionfilm ist und Drive ist ein Actionfilm und ist, wird hochgelobt, weil es ein bisschen anders gemacht wird. Weil es ein Actionfilm ohne Action ist. Drive ist... Weil es genau die gleichen Plotpoints, alles gleich folgt wie sonst ein Actionfilm. Ja, ja. Aber weißt du, Fast Five, das ist dann wieder etwas anderes. Das ist dann Proletenkino. Das ist mit dummen Sprüchen und so. Und das ist over the top. Die wissen, dass es over the top ist. Drive geht sehr realistisch an die Sachen an, sehr kalt. Und es geht wahrscheinlich einfach um den Psychopath namens Driver, der einfach versucht, ein bisschen normales Leben zu führen und dann einfach merkt, ich kann, das geht einfach nicht in meinem Umfeld. Und er ist ein huren armer Sieg. Er ist eine richtig tragische Figur, was jetzt zum Beispiel ein Vin Diesel oder ein Paul Walker oder ein The Rock jetzt einfach nicht sind. Es ist ein Drama, angereichert mit sehr brutalen Szenen, wie ich das vom Leben nicht anders kenne. Schön gefilmte Oberfläche, das mag man mögen oder mag man bemängeln. Sehr einfache Story kann man auch mögen oder bemängeln. Aber bei mir ist schlussendlich einfach gelangt, mich 100 Minuten lang zu fesseln. Und was er audiovisuell bringt, was er übrigens auch ausgezeichnet worden ist in Cannes für die beste Regie. Die Verkleidung, die er am Schluss da hat, ist super creepy. das ist für mich so ein Fragezeichen gewesen, wieso es das gebraucht hat. Eben genau, damit man kann sagen, es ist jetzt ein Kunstfilm. Oder vielleicht, weil er einfach so ein Psychopath ist. Weil Michael Myers läuft eben mit der Maske rum. Ja. Das kann natürlich auch ein bisschen auf das sein, weil natürlich ein Spiel mit verschiedenen Schaden-Elementen. Ja, schön ist auch, dass er die weiße Jacke auch noch angelegt hat, wenn sie schon voll Blut war und einfach bei hellem Tageslicht trotzdem mit denen rumgelaufen ist. Ich wollte jetzt den Film nicht so, dass der schlecht ist oder so. Also eben, ich habe den cool gefunden, ich muss jetzt hier einfach ein bisschen rebellieren gegen das übermäßige Lob, das er bekommen hat. Es war sicher ein guter Film und hat sehr viele so Momente gehabt. Ich mag einfach seine Ruhe. Den Ice-Axe habe ich super gefunden. Im Gegensatz zu in Sucker Punch, dass das die gleiche Person ist. Ja. Was mir aber noch gefallen hat, ist eben die ganze Ruhe im Film. Es ist die ganze Zeit ruhig, ganz leise. Und dann explodiert er. Plötzlich auf einen Moment auf den anderen. Und ich finde es schwierig, den Film am Mann zu bringen, weil für die Arthouse-Leute ist es brutal und für das Blockbuster-Kino ist es langweilig. Aber bei mir hat er genau den richtigen Nerv getroffen und darum. Ich wiederhole es gerne nochmal. Film des Jahres für mich 2011. Das sind denn so Flops vom Jahr? Das können wir auch mal noch schnell durchgehen. Ja. Ich habe den Justin Bieber-Film davon schauen. Ja? Ja, der ist scheiße. Ja, aber der war sicher nicht so schlimm für das, was er ist. Oder? Nein. Oberflächliches Ding. Dann, was wir beide gesehen haben, beide scheiße finden, ist Larry Crown. Larry Crown ist bei mir Platz 1 von den Flops. Du hast dir Mühe gemacht. Du hast dir Mühe gemacht, die Flops noch zu nummerieren. Ja, ich habe die nummeriert. Ich habe sie zwar nur im Kopf, weil ich die Liste nicht hier habe, aber Larry Crown ist also Platz 1 und zwar, das ist wirklich einfach so... Naiv doof! Du hast es richtig gesagt, der nervt einfach der Film. Das ist ein Feelgood-Movie, das mich aggressiv gemacht hat. Du kannst nicht sagen, dass, ja, eben, technisch, ja, Schauspieler sind auch da, eine Geschichte ist auch eine da, und einfach irgendwie ist einfach... Passt nichts. Nichts. Und ich nehme das so nicht ab, dass der gutmütige Larry Crown, dass dann da eine junge Studentin kommt und dem will helfen. Also was heißt? Und auch mit Julia Roberts. Nein, Platz 1. Platz 2 bei mir, zwei schlechteste Film, Three Musketeers. Schönste Idee aber, das musst du zugeben. Ja. Ja, ja, wir haben viel 3D-Scheiße über das Jahr gesehen. Also, da muss man wenigstens etwas loben. Ja, so lobe ich das halt. Okay, gut. Ein anderer 3D-Film, der scheiße 3D-Film war und auch sonst das Film scheiße ging, war bei mir Conan the Barbarian, das Remake. Obwohl es kein richtiges Remake war. Es ist einfach, man hat einfach eine Hautrefffigur gebraucht, die blühblutig aber mit. Da würde es jetzt bei mir nicht in den Flop. Nein, der ist unterhaltsam, sage ich sehr wenigstens. Nein, da hat es mich schon nach 5 Minuten angeschissen. Viel hässiger hat mich Sucker Punch gemacht, davon haben wir es schon gehabt. Ja. Einfach weil das Potenzial halt da war. Ich meine, ich habe nochmal geschaut und so und die Roboter-Szene auf dem Zug, die finde ich immer noch super gemacht und der Soundtrack finde ich immer noch super. Aber einfach für das, für die Elemente, die drin sind, ist das einfach. Ja. Und nach Watchmen halt. Watchmen ist 6 Sterne. Dann Adam Sandler haben wir das Jahr auch gehabt, Just Go With It, Katastrophe von einem Film. Habe ich nicht gesehen. One Day habe ich noch. Oh ja, scheiß Film, Schnurzen. Arthur mit dem Russell Brand, mit dem neuen Single, Russell Brand, furchtbar, Katastrophe. The Change Up haben wir das Jahr auch gehabt. Ryan Reynolds und Jason Bateman hauen noch die letzten dummen Witze aus den bereits abgestandenen Sparten von der R-Rated Comedies aus, ja, genau. Und ja, wo wir noch schnell werden streiten, ist Battle LA und Green Lantern. Richtig, jawohl. Beides Filme, was knapp Top 20 bei mir verfehlt haben. Nein. Wo als Honorable Mentions noch müssen erwähnt werden. Battle LA, einfach wieder mal richtiges, rasantes Action-Kino. Richtig doofes Action-Kino mit Haufen Werbesprüchen für das US-Militär. Nein, super patriotisch. Einfach scheiße. Super. Mit peinlichen Dialog. Super. Mit Aaron Eckhart. In der zweiten Halbzeit macht es Spass, sobald es mal aus dieser Gasse und Musik sind. Ist patriotisch und Dialog und furchtbar. Und nein, Katastrophe. Und Green Lantern, super Comic-Verfilmung, total out there. Und Green Lantern, einer der wenigen, wenn nicht der einzige Film, den ich zu Pause so laufen wollte. Eigentlich gleichzeitig. Weil Spielberg hat das immer gemacht in seinen Filmen. Ja, dass sich in der Pause rauslaufen? Nein, dass die Leute ineinander reinreden. Um es realistischer zu machen. Ah, stimmt. Ja. Sind wir jetzt Spielberg? Spielbergian. Yeah, what a guy. Green Lantern, ein Schiss vom Schießrecht von einem Kind. Das hätte nicht immer so wüst. Nein, das ist wirklich. Das ist nicht. Nein, der ist gut gewesen. Nein, der hat mich aggressiv gemacht. Das ist wirklich gemacht. Gut gewesen. Nein, mit dem blöden Elefantenmensch, Sarsgaard, da kann gehofft, wo. So schön, ich Hommage an die Universal Monster. Ich habe so gehofft, wo die sich brüllen, bitte, ist das Ende. Nein, da muss er noch das Parallax-Ding verhauen. Nein, sorry, mit dieser Carrera-Bahn. Nein, das ist einer der coolsten Momente im Kinojahr 2011. Oh nein, nein, danke. Carrera-Bahn. Nein, Carrera-Bahn. Ich meine, so etwas muss da auch mal in den Sinn kommen. Also, ich meine, klar, Leute hier Carrera und fragen, hey, können wir grüne Autos verkaufen oder so. Ja. Ja, aber super Idee. Und dann Maschinengewehr und ich meine, das ist einfach sau blöd. Ich hätte ein bisschen gescheitere Sachen gemacht, wenn ich die Kräfte gehabt hätte. Aber Carrera-Bahn, doch, das wäre mir also nicht in den Sinn gekommen. Darum finde ich das super. Ein Helikopter retten mit der Carrera-Bahn. Das musst du mal gesehen haben. Ich bin irgendwie, da habe ich das Kino angefangen und gesagt, das müsste ich jetzt sehen. Ja, doch, super. Nein. Also, dann haben wir nächste Woche, schnell Ausblick. Das wäre dann erstens selber dem Fincher sein Girl with the Dragon Tattoo. Und am Werner Herzog sein Cave of Forgotten Dreams. 3D-Doku. Genau. Oh. Ganz alte Höhlenbilder. Yeah! Comic Strips. Also, wir gehen jetzt mit unserer Carrera-Bahn. Wir gehen jetzt mit unserer Carrera-Bahn spielen. Thank you.